Okulpe Tekas. Ein Interviewbuch von Anton van Buren. Aus dem Niederländischen übersetzt von Maria Botisa. Gelesen von Karel Hartmann. Vorspann. Das Dorf stand vor mir wie eine Halluzination. Lange war ich durch die Wildnis gewandert, durch Eichen- und Kiefernwälder, zwischen fahrenden, wilden Beeren, Brennnesseln, Hänge hinauf über schroffes Gestein, an blanken Felsen entlang, vorbei an tiefen Schluchten und Abgründen. Ich war ein kleiner Punkt im Gebirge gewesen, ohne klares Ziel, ohne eine Ahnung, wo ich mich befand. Im Kaukasus, ja, doch wo genau? Mein Proviant war so gut wie verbraucht. Am Morgen hatte ich ein wenig Trockenfleisch gegessen, ein wenig Wasser getrunken, und doch hatte ich den Tag über keinen Hunger gespürt, keinen Durst, keine Erschöpfung. Erst jetzt, als plötzlich das Dorf vor mir auftauchte, fühlte ich, dass ich am Ende meiner Kräfte war. Die kleinen Hütten standen kreuz und quer zwischen den Felsen, jedes verschiedenen Art und Stil, zusammengezimmert aus ungleichen Planken und Pfosten, manches mit Gemüsebeet, anderes mit Anbau oder Stall. Ein dunkler Abendhimmel lag darüber, die letzten Lichtstrahlen fielen schräg in die Dächer. Ich ging langsam durch die verlassene Gasse. Meine müden Augen begegneten einer Frau, die auf einer Bank saß. Zu ihren Füßen tanzten weiße Federn im Wind, wirbelten an ihren Waden bis zum Knie. In ihren Händen lag ein Huhn, halb gerupft, das nun in die Schürze sank. Sie hob den Kopf und lächelte, als hätte sie mich erwartet. Hekuba Amati war ihr Name, und sie hieß mich willkommen. Schon bald saß ich in ihrer kleinen Hütte an einem Tisch, aß heiße Suppe, trank dicke Milch, um wenig später neben dem Ofen auf einem Lager von Schaffellen zu schlafen. Am nächsten Tag begleitete ich Hekuba bei ihrer Arbeit. Ich zerkleinerte Holz, sammelte Eier im Hühnerhaken, holte Wasser von einer Quelle. Sie zeigte mir, wie man Ziegenkäse und Talgkerzen herstellt. Und sie erzählte mir von ihren Vorfahren, von den Nachbarn, von dem Leben im Dorf. Die 30-jährige Hekuba, die von ihrem Mann verlassen worden war, weil sie ihm keine Kinder schenken konnte. Nachts endlich, wir tranken dunkelroten, säuerlichen Wein, den sie aus einer Korbflasche großzügig ausschenkte, sprach sie über Okulpe Tekas. »Wer?« fragte ich benommen. Die Petroleumleuchte flackerte im Raum und warf ein schwaches Licht auf ihr Gesicht. Die dunklen Augen lachten mich aus. »Ist es möglich?« rief sie lustig und schlug sich auf die Schenkel. »Alles willst du wissen und aufschreiben, aber von Okulpe Tekas hast du noch nichts gehört? Dann sag mir doch, wer das ist.« Und Hekuba erzählte, Okulpe Tekas sei das geistige und geistliche Oberhaupt des Dorfes, und er sei viel mehr als das, ein Erleuchteter, ein Ratgebender, ein Wissender, der über das Leben spreche, über das Leid, die Liebe, das Glück. Er sei weit über diese Hochebene hinaus bekannt, spreche mit Wahrheitssuchenden, mit philosophierenden Wanderern, mit Enttäuschten und Mutlosen, mit Angepassten und Eigenbrötlern. Und er lebe ganz in der Nähe auf einem Hügel. Es klang wie in einem Märchen. Ein kaukasischer Guru, der weise Mann in den Bergen. Mein Becher sank zurück auf den Tisch. Das würde der Dreh- und Angelpunkt meiner Reportage sein. Was würde solch ein Mensch erzählen? Was könnte ich ihn fragen? Ich sah Hekuba vor mir im flackernden Licht und sah sie eigentlich nicht, weil ich an Okulpe Tekas dachte.